genau. Und da das jetzt alles nicht so lange dauern soll, fange ich doch einfach schon mal an, über das Intro drüber zu reden und ziehe das so ein bisschen in den Hintergrund rein, weil das läuft irgendwie 2 Minuten. Und ja, genau. Jetzt höre ich das bei dir noch leise durch, aber das macht nichts, das ist ja alles nur ein Test. Und wir gucken mal, ob wir die andere Musikgeschichte nochmal reinkriegen. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen Hintergrund. Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. So, genau, schönen guten Abend. Ja, hallo Tom. Ja, moin moin. Genau, ich habe den Tom an der Leitung zu der 2. Ausgabe vom Netzgespräche-Podcast. Genau, und wir gucken einfach mal, wie sich das so entwickelt, wie ich das ja in der letzten Ausgabe schon gemeint habe. So der Grundfahrplan ist irgendwie, dass ich hier rede mit, wer auch immer sich anbietet. Wie ich vorhin schon gemeint habe, in meiner näheren Umgebung ist das keiner, deswegen muss ich mich im Internet auf die Suche begeben. Und lustigerweise habe ich direkt denjenigen gefunden, der auch so meine erste richtige Internetbekanntschaft war, weil der Tom, der jetzt gleich auch nochmal was von sich hören lässt, war lustigerweise der, den ich im IRC-Chat kennengelernt habe und wo es das erste Mal passiert ist, dass ich gesagt habe, hier, ist cool, bei dir fahre ich mal vorbei. Genau. Ja, das ist richtig und wir haben damals im IRC natürlich auch nur ganz, ganz brave Dinge gemacht. Also nicht das, was man klassischerweise im IRC so gemacht hat, damals. Genau, aber da sieht man, dass sich das irgendwie wieder im Internet alles so zum Kreis schließt. Ne? Ich weiß nicht, wann das genau war, aber so überlegt würde ich sagen, das müsste so 2000 rum gewesen sein. Das war so Anfang meiner Studienzeit. Ja. Und wenn du mir überlegst, das sind jetzt auch irgendwie fast 12 Jahre. Ne? Ja, das ist richtig. Ja, das muss wirklich 2000 gewesen sein. Das war gerade die Zeit, wo, als ich angefangen habe zu studieren, bis 2003. Und das war so die Hochzeit, als man dann wirklich Zeit hatte, sich um wichtige Dinge zu kümmern neben dem Studium. Ja, aber auch lustig zu sehen, dass dann halt auch echt irgendwie Verbindungen entstehen, obwohl man sich jetzt vielleicht, ich würde sagen, ja gut, wir haben nochmal diese Treffen da gemacht, ne, aber wir haben uns keine 10 Mal gesehen, ne, und dann doch immer noch über irgendwie diverse Kanäle immer in Kontakt. Ja, das ist richtig. Facebook sei Dank. Ja, und jetzt Google Plus, ne? Richtig, richtig. Genau, und ja, Themen ist ja immer ein bisschen schwierig zu finden, aber im Vorgespräch habe ich es irgendwie schon gehört, dass du kräftig am Musik machen bist und das war ja damals auch irgendwie ein bisschen ein Aufhänger, um dich zu besuchen, weil wir da ein bisschen beide mit dem Riesen rumexperimentiert haben. Ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich da auch ganz schön. Ja, genau. Bei mir hat das irgendwie zeitlich dann nicht mehr hingehauen. Ich habe dann zwar noch mal eine Zeit lang musikmäßig ein bisschen was gemacht, aber bei dir, habe ich gehört, ist es irgendwie weitergegangen und einer von unseren anderen Internetkollegen, der mal nach China gegangen ist und da mal locker fluffig einen Film gemacht hat, hat dich irgendwie angehauen oder du ihn und bist da jetzt ein bisschen am Filmmusik machen, oder? Ja, richtig. Also der Jakob Montrasio ist das. Der ist irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, es muss irgendwie so Mitte 2000er Jahre gewesen, Nullerjahre, sagt man ja, als er nach China gegangen ist. Und hat dort auch geheiratet, Kind bekommen und irgendwie zwischendrin immer noch die Zeit gefunden, neben der Arbeit einen Film zu drehen. Und Shangdown heißt das Ganze. Es ist quasi eine Mischung aus so einem klassischen Spaghetti-Western und einem China Kung-Fu, ist auch immer Actionfilm. Also Terence Hill, Jackie Chan. Ja, sowas in der Art, genau. Ja, cool. Also im Grunde, es geht um einen Cowboy, der, der Hauptdarsteller ist ein Cowboy, ist ein italienischer Cowboy, dessen Mutter stirbt, seine Schwester taucht nicht bei der Beerdigung auf und er fragt sich, wo ist eigentlich seine Schwester? Das Letzte, was er weiß, ist, dass er nach China gegangen ist, um dort Model zu werden und da sie nichts mehr von sich hören lässt, reist er dann nach China, genauer nach Shanghai und versucht sie dort zu finden und gerät dort quasi in die Fänge dieser Model-Verschlepper-Bande und bettelt sich seinen Weg durch Shanghai, um seine Schwester wieder zu finden. Und turns out, das Ganze wird 90 Minuten lang als Film, also wirklich ein kompletter Film mit professionellen Schauspielern, die dort mitmachen. Alles Leute, die gesagt haben, hey, lass uns doch einfach mal einen Film drehen. Wir haben gerade alle nichts zu tun. Und haben sie angefangen, diesen Film zu drehen. Shangdong, The Way of the Spur. Und irgendwie habe ich das mitgekriegt, habe den Jakob einfach mal gefragt, ob ich nicht die Musik da machen könnte, weil ich hier mein kleines privates Hobbystudio habe mit allen möglichen Krempel. Und ja, jetzt bin ich fleißig dabei, die Musik dafür zu machen. Ja, ich fand die Entwicklung ja auf jeden Fall auch total interessant, weil der Jakob war ja damals auch immer schon so ein bisschen medienaffin, hat irgendwie Filmberichte geschrieben und diese ganze Maisan-Seitengeschichte, wo er damals auch durchaus mit einigen Zugriffszahlen aufweisen konnte. Aber ja, ich habe dann halt nur mitgekriegt, ja, der geht nach China und das nächste, was ich gehört habe, ist, er bringt irgendwie einen Film raus, so einen Trailer gesehen und ich habe mir halt auch nur an den Kopf gegriffen, das ist halt schon mal geil. Ja, das ist top. Ich meine, der Jakob ist ein klassisches Beispiel dafür, dass man das, was man wirklich gerne macht, auch erreichen kann, auch auf professioneller Ebene, so dass es einem auch den Lebensunterhalt sichern kann. Ja? Also ich glaube, das ist ja ein Thema, das kriegen die wenigsten Leute hin, ne? Wirklich seine Leidenschaft irgendwie in bare Münze umzuwandeln. Und er hat das ja schon immer geliebt, Filme, ja, und hat dort auch in China Medienproduktionen gemacht und hat sich gedacht, ich drehe jetzt einfach einen Film. Und das Witzige ist, er hat ja, frech wie er in der Kiste ist, sagt er einfach, ich schreibe jetzt mal den Schauspieler an, der damals bei Bruce Lee, ich glaube Way of the Dragon war das, den Bösewicht gespielt hat, John T. Benn heißt der gute Mann, ist mittlerweile natürlich ein bisschen älter, und er hat ihn einfach angeschrieben und hat gemeint, hey, wir wollen hier einen Film drehen, hast du nicht Lust mitzumachen? Und der Typ sagt ganz einfach, ja klar, wo muss ich hin, wann fangen wir an zu drehen? Und jetzt haben wir tatsächlich John T. Benn im Film. Ja, und er hat einfach da seine Leidenschaft einfach weiter nachgegangen und hat diesen Film gedreht. Und das ist fantastisch. Ja, das ist eine ganz tolle Kiste. Weißt du, wie weit er ist? Weil als ich das letzte Mal was gehört hatte, das war aber vor dem Sommer noch, da meinte er irgendwie, möglicherweise könnte da im Herbst was rauskommen. Aber wenn du jetzt noch am Musik machen bist, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, oder? Ja, wir planen jetzt demnächst fertig zu werden. Ich meine, wie es halt immer so ist bei Projekten, die nebenbei laufen, das verzögert sich immer wieder. Auf der anderen Seite ist natürlich auch kein Termindruck da. Was halt klappen sollte, sind so Dinge wie, wenn irgendwo mal ein Festival ist und könnte den Film dort irgendwo einreichen, dass man bis dahin fertig ist. Aber ich meine, im Grunde ist es ja eine Visitenkarte für alle, die dort mitgemacht haben, und das soll natürlich so gut wie möglich werden. Und da niemand wirklich darauf wartet, von der Geldgeberseite, ist das absolut in Ordnung. Und wenn es halt Winter wird, wird es Winter. Und wenn es nächsten Frühjahr wird, wird es halt nächsten Frühjahr, dann ist es okay. Ja, es ist auf jeden Fall bemerkenswertes Projekt. Also wie gesagt, wenn man sich den Trailer anguckt, ich werde den auf jeden Fall nochmal verlinken. Da sieht man schon, dass da einiges dahinter steckt. Ne? Ja, der Trailer ist jetzt schon ein bisschen älter, muss man sagen. Also das ist so die erste Version eines Trailers. Wenn wir das jetzt nochmal machen würden, wäre das noch ein Ticken besser. Aber macht das ruhig mal. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, alle vorbeigucken. Ja, auf jeden Fall. Das Ding werde ich in dem einen oder anderen Kanal auf jeden Fall nochmal rumreichen. Ist halt immer schade, wenn noch kein Termin feststeht, dann machst du die Leute heiß und dann gerät es halt in Vergessenheit. So, wenn ich jetzt denke, oh ja, im Dezember kommt halt der geile Film raus, dann habe ich das irgendwie im Hinterkopf. Aber so hast du halt irgendwie die Gefahr, das zu vergessen. Ne? Ja, das ist richtig. Aber mal gucken, vielleicht kommt der nächste zweite Trailer und der wird noch cooler als der erste. Und dann sind die Leute wieder heiß. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Und du, erkältet oder einfach nur trockene Luft? Ich schätze mal trockene Luft, erkältet nicht, Gott sei Dank nicht. Ja, die Musikgeschichte finde ich auf jeden Fall cool. Also ich würde sagen, spiel doch nochmal was ein. Weil dann habe ich das auch nochmal getestet. Und außer du hast irgendwie mit Jakob ein NDA unterschrieben, dass du das nicht darfst. Nee, habe ich mit Sicherheit nicht. Ich muss jetzt aber gucken. Ich habe leider keinen Einzeltrack auf meinem Laptop, von dem ich das jetzt hier mache, sondern nur auf meinem Studiorechner. Lass mich nochmal gucken. Dann sag Bescheid und dann nehme ich die Musik so lange mal runter. Ja. Okay, gib mir mal eine Sekunde. So. Einen Moment noch. Also ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen ruhige Musik laufen und dann wechselt es zu was Schnellerem. Das ist quasi so die Vorbereitung vor einer Kampfszene und dann kommt die Kampfszene selber. Das Ganze ist noch nicht perfekt abgemischt, aber es gibt schon einen ganz guten Eindruck. Und im Hintergrund sind jetzt auch die Kampfgeräusche zu hören. Das ist ohne Bild natürlich ein bisschen blöde, aber zum Reinhören, glaube ich, geht das. Also wenn du magst, kannst du die Musik gerne Ja, leiten. ist raus. Weil ich höre sie noch, deshalb frage ich. So, jetzt ist er für dich weg. Alles klar. Man muss sich vorstellen, jetzt steht der Cowboy dem Bösen gegenüber und sie schauen sich in die Augen und jetzt geht der Kampf los. Und so weiter. Ja, ja, sehr schön. Dann nehme ich mal die normale Musik wieder hoch und schicke dir die nochmal rüber. So, genau. Ja, auf jeden Fall cool. Wäre was, was ich nicht hinkriegen würde. Zum Thema Visitenkarte. Also, falls hier irgendjemand zuhören sollte überhaupt und falls derjenige dann vielleicht auch nochmal irgendwann professionelle Musikgestaltung für einen Film braucht, dann einfach mal Bescheid sagen. Dann stelle ich mal Kontakt zum Tom her. Der wird sich bestimmt freuen. Exakt. Ja, cool. Womit machst du das? Ich mache das mit dem PC und dort mit Cubase als Host-Programm. Also typischerweise hat man ja immer so einen Sequencer irgendwo auf einem Rechner, der es einem erlaubt, einzelne Audiospuren zusammenzustecken, aufzunehmen. Und da ist Cubase die Software meiner Wahl. Und was dranhängt, ist natürlich klassischerweise ein MIDI-Interface mit einem relativ großen MIDI-Keyboard mit ganz vielen Knöpfen dran. Es hängt dran noch ein E-Drum-Kit, damit ich auch selber Drums einspielen kann. Natürlich habe ich hier noch Gitarren rumstehen, Akustikgitarre, eine E-Gitarre und ja, wenn es ein Orchester sein darf, hängen hinter den ganzen MIDI-Geschichten Orchester-Samples, also nicht irgendwie so Samples, die man kennt, wenn man so typischerweise so ein Ding erstmal installiert, sondern wirkliche Libraries, die auch ich sag mal, im professionellen Bereich Einzug finden. Ja. Im Grunde mit so einem Set an Tools arbeite ich hier. Ja, aber auf jeden Fall cool. Als Hobby angefangen und jetzt versuchst du auch irgendwie, wenn es gut läuft, da ein bisschen mehr auf die Beine zu stellen? Ja, also wie gesagt, es ist ein Hobby. Das sollte eigentlich auch immer ein Hobby bleiben. Ich mache das jetzt wirklich aus Spaß, diese ganze Geschichte neben meiner normalen Arbeit. Also es ist nicht so, dass ich habe Musik nicht studiert. Ich mache das aus Spaß und ich meine, die Chancen, dass ich irgendwie Fuß fassen könnte im Musikbusiness, sind so gering, dass ich mir da gar keine Hoffnung drauf mache. Schön wäre es natürlich, wenn es irgendwann mal klappt, aber dafür bin ich, sag mal, dafür muss ich noch eine ganze Menge lernen. Dann müssen wir uns nichts vormachen. Ja gut, aber wie gesagt, Film-Soundtrack kann halt auch nicht jeder vorweisen. Von daher finde ich das auch schon mal extrem cool. Das ist richtig. Ja. Ich könnte dich jetzt über dich ausfragen. Ich weiß aber nicht, was du in deiner ersten Sendung erzählt hast. In meiner ersten Sendung? Ich weiß gar nicht. Da haben wir eigentlich nur über Haustiere geredet und Google Plus und irgendwelche Netzthemen und Was benutzt du lieber, Google Plus oder Facebook? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also vom System her finde ich das Google Plus auf jeden Fall cooler. Ja, es hängt halt immer so ein bisschen von den Leuten ab, ne? Und klar hast du schon einen großen Teil von dem Nerd-Publikum auf der einen Seite. auf der anderen Seite hast du halt Leute, die sonst mit dem Internet nicht so viel zu tun haben, von daher bist du irgendwie noch gezwungen, beides zu verwenden. Ja, oder stimmt. Ja, selektiv zu gucken, was du machst. Ja. Ja, da könnte ich mich jetzt auch noch lange drüber unterhalten, weil ich finde das auch ein interessantes Thema, aber ich will ja nicht die erste Sendung wiederholen. Nee, außerdem diese ganzen Netzthemen, die sind irgendwie, ich weiß nicht, viel, viel diskutiert. Irgendwann hast du mal die Schnauze voll. Ja. Ja. Gucken. Da finde ich so Abstecher wie hier diese Musikgeschichte. Jetzt klingt mein Telefon. Ich weiß gar nicht, ob das rüberkommt, aber meine Frau ist da, die geht da, glaube ich, dran. Da finde ich so Abstecher wie diese Musikgeschichte oder irgendwie diese China-Geschichte mit hier, ich reiß mal aus und dreh mal einen Film, ist irgendwie schon abgefahren, weil das ist halt nicht so was Alltägliches, ne? Ja, das stimmt. Jo. Ich kenn mich in Podcasts ja nicht so aus. Ich mache das ja zum ersten Mal. Ich bin da noch ganz grün hinter den Ohren. Ja, ich weiß ja auch nicht, wie gesagt, ich weiß ja auch noch nicht, was das Ganze hier werden soll und wie es weitergeht. Ich habe noch so den einen oder anderen Gesprächspartner in der Hinterhand. Und ja. Auch der Carsten von der ersten Folge, der hat auch gemeint, machen wir irgendwie nochmal weiter und es wird wahrscheinlich irgendwie darauf hinauslaufen, dass wir einfach mal, keine Ahnung, in der lustigen Runde mal mit dem und mal mit dem und mal mit dem redet und falls der eine oder andere von denjenigen das Ganze auch noch hört, kann man da so einen, keine Ahnung, Zirkelbezug schaffen und gucken wir mal. Ja, das ist richtig. Du könntest ja theoretisch auch Themenblöcke machen, also immer wiederkehrende Themenblöcke. Ja, wie gesagt. Musik zum Beispiel, ja, wenn du mich als regelmäßigen Teilnehmer haben wollen würdest, können wir uns gerne über Musik unterhalten. Ja, haben wollen auf jeden Fall, wenn du deine Zusage gibst, dann cool. Ja. Aber jetzt nicht hier, genau, das machen wir dann irgendwo, wo ich es dir nicht irgendwie danach vorspielen kann und sagen, oh, guck mal, da hast du doch gesagt, hier, du machst immer mit und jetzt bin ich traurig und mag dich nicht mehr, weil du gar nicht mehr magst. Ja, stimmt, das ist richtig. Jetzt habe ich mich natürlich committed, ne? Ja, eben noch nicht, oder? Zumindest kam es hier noch nicht an. Ach so. Ja, doch, können wir gerne machen. Also ich bin da zu jeder Schandtat bereit. Ja, super. Und wir müssen auch nicht nur über meine Musik reden, ja? Also, sondern es gibt ja eine Menge andere Musik. So viel Musik, die ich gerne mit der Welt teilen möchte, wo ich sagen möchte, hey, hört euch das alle mal an. Weil ich finde ja, dass im Radio zum Beispiel viel zu viel schlechte Musik läuft. Und wenn ich könnte, hätte ich am liebsten meine eigene Radiosendung. Um den Leuten mal zu zeigen, hey, es gibt doch noch viel coolere Musik als das, was ihr da Tag ein, Tag aus im Radio hört. Ja, das hast du halt generell, ne? Ich weiß nicht, wo jetzt deine Musikbegeisterung hingeht, in welche Richtung. Sag doch mal genau. Weil ich bin ja mehr so der elektronische Typ. Ja, bei mir ist es eigentlich genau das Gegenteil. Na, das kann man gar nicht so sagen. Also im Grunde erstmal das Gegenteil. Ich bin ein klassischer Rock'n'Roller, klassischer Metaller. Ne? Gesundheit. Ja, das kam noch durch. Ich habe den Regler ganz runtergezogen. Ja, das kam noch voll durch. Ich muss mal gucken. Ich glaube, es kommt sogar nass aus meinen Boxen. weiß nicht, klassischer Rock'n'Roller und das höre ich eigentlich viel gerne Gitarrenmusik, sehr gerne handgemachtes Zeug. Weiß nicht, neue Platte, die jetzt rauskommt, die ich extrem gut finde, von Beirut, The Riptide, solche Geschichten, also irgendwas, was man halt nicht ständig im Radio hört. Super Melodien, schön arrangiert, Dinge, die man mitsingen kann, aber du, ich höre auch Elektro, Pop und so ein Kram, also alles, was irgendwie gut ist. Ne? Bist oder warst du nicht auch im Internet irgendwie mal so musikblogmäßig unterwegs? Ja, bin ich immer noch. Ich habe diese Musikwebseite. Ne? Ja, sagen. Sagen. www.valve-magazine.net. Klingt englisch, ist auch englisch, die Seite selber ist aber auf Deutsch. Einfach mal reingucken. Es ist auch wieder was ich nur nebenbei mache mit ein paar anderen zusammen, die ab und zu mal sporadisch mitschreiben. Mit Reviews, mit News, Konzertberichten. Und ich sag mal, das auch nur hobbymäßig läuft, ist natürlich keine Konkurrenz zu größeren Seiten. Aber die News sind selektierter. Es handelt sich eigentlich nur um gute Musik, Gossip und sowas. Ja, das ist ja das, was du angesprochen hast. Ne? Nur weil eben Massenmedien, jetzt Radio, so die hohe Verbreitung haben, heißt das ja nicht, dass da automatisch nur gute Musik gespielt wird. Und wenn du jetzt weniger Artikel hast, heißt das ja nicht automatisch, dass die irgendwie schlechter sind. Genau, also ja, es ist jetzt natürlich sehr ein bisschen großkotzig, wenn ich sage, hey, das, was ich da drauf schreibe oder das, was wir drauf schreiben, da handelt es sich meistens über gute, also um gute Sachen, aber ich sag mal, da die News selektiert sind, weil die Zeit eben limitiert ist und die Zeit auch, die ich aufwenden kann, um Musik zu hören, versuche ich eben gute Musik zu hören und den Leuten darüber zu berichten. Insofern behaupte ich mal, dass die Auswahl auf der Seite schon nicht schlecht ist, weil da sollte sich jeder am besten selber eine Meinung drüber bilden. Ja, aber das muss man ja von sich selbst auch irgendwie ein bisschen sagen, weil ansonsten würde es ja keinen Sinn, das zu machen. Eben. Von daher, ich würde es ja auch irgendwie, das File hier nicht ins Internet stellen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass zumindest ich mir das irgendwann mal wieder anhöre und da schicke ich es einfach ins Internet, weil da wird es gebackupt und dann kann ich mir das irgendwann mal wieder anhören und wenn sich das nochmal jemand anders saugt, dann ist das ein netter Nebeneffekt. Das ist richtig. Ja, ja. Wie viele Podcasts gibt es eigentlich und wie viele werden eigentlich gehört? Ich habe mich, ich fand, also ich meine, ich weiß natürlich, was ein Podcast ist. Ich kenne das auch schon seit Ewigkeiten. Aber ich habe mich immer gefragt, wer hört das eigentlich alles, ja? Ja, also ich würde sagen, da gibt es schon, ja, das kannst du zweiteilen. Es gibt einmal ein sehr großes Angebot von öffentlich-rechtlichen, so Sendungsmitschnitte von SWR 2 Wissen oder, ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Also öffentlich-rechtliche haben sehr viel, wo du aber auch nur Zweitverwertung hast von Sachen, die schon im Fernsehen oder im Radio gelaufen sind. Da komme ich persönlich nicht so mit klar. Und da gibt es halt massig User-Generated Content. So das Erste, was da zu nennen ist, ist hier vom Chaos Computer Club der Tim Pritloff. Der macht irgendwie Chaos Radio Express und noch den ein oder anderen Podcast, wo du so Informationsdichte hoch 10 hast. Also da ist irgendwie mal ein 2-Stunden-Thema, was sich mit einer Programmiersprache beschäftigt. Danach geht es 3,5 Stunden über Zugtechnik, über Segelfliegen, über Hubschrauber, über Pair-Programming. Also das ist total geil, weil das dann einfach breite Gespräche bis extrem in die Tiefe runtergebrochen. Ja. Und ja, dann halt auch sehr viel so einfach wie wir es hier gerade machen, einfach mal so schwätzen, was in den Köpfen der Leute vorgeht. Da gibt es halt viele Gamer, die sich zusammensetzen und einfach mal über aktuelle Games quatschen oder Handys, Telefone. Apple ist ein großes Zugpferd. Es gibt massig Podcasts, die sich irgendwie mit Apple und iMac und AirPods und was weiß ich allem beschäftigen. Ja. Du findest eigentlich echt für, ich würde sagen, fast jede Sparte findest du irgendwas. Ja. Und ja, man muss sich halt mal irgendwie mit auseinandersetzen, weil es halt nicht so das Radioformat ist, was mal eine Viertelstunde lang ist, sondern viele von den Dingern laufen halt auch irgendwie mal dementsprechend. Aber ja, ist halt, ich weiß nicht, mein Vergleich ist immer so, wenn man zum Beispiel so Filme wie Pulp Fiction gemocht hat, wo die Story nur ein kleiner Teil von dem Ganzen war, sondern auch sehr viel einfach so die Gespräche miteinander waren. So hier diese Big Kahuna Burger Geschichte, wo halt einfach zwei Leute da sitzen und sich eine Geschichte erzählen über 4 Minuten lang. Wenn du sowas gemocht hast, dann kommst du auch mit Podcasts klar. Ja, denke ich auch. Quentin Tarantino macht auch wieder einen neuen Film, habe ich neulich gelesen. So ein Western. Nee, aber Quentin Tarantino bin ich so ein bisschen zwiegespalten. So die alten Sachen, so Jackie Brown und auch Pulp Fiction, die fand ich ganz gut. Kill Bill konnte ich gar nichts mit anfangen. Und ansonsten, ich weiß nicht, was da noch großartig kam von dem. Ja, gut, Inglourious Basterds natürlich, der letzte Film. Ja, der war gut. Den fand ich schön. Ja, der war auch extrem gut. Das muss ich auch schon wieder überlegen, was da vorkam. So oft dreht er ja gar keine Filme. Hast du Reservoir Dogs gesehen? Das war natürlich so der Klassiker. Ja, den auch auf jeden Fall gesehen. Ja. Also persönlich ist es jetzt nicht mein Lieblingsfilm von Tarantino. Ich verstehe so den ganzen Hype um den Film nicht so ganz. Der ist natürlich gut, aber so wirklich klasse finde ich ihn auch nicht. Genau so geht es mir mit Pulp Fiction. Ich finde den auch einen durchaus guten Film, aber ich finde, es wird ein bisschen zu viel Hype drum gemacht. Aber es ist auch nur meine persönliche Meinung. Aber wo wir gerade beim Thema sind, kann ich natürlich auch meine Filmempfehlung geben. Ich habe mir innerhalb der letzten, ich weiß gar nicht genau wann es war, irgendwann letztens habe ich mir den neuen Planet der Affen Film angeguckt. Den Prevolution oder wie er heißt. Ja. Und ich muss sagen, das ist mein Film 2011. Die alten Planeten der Affen Filme aus den, ich weiß gar nicht, 60ern oder 70ern, da gibt es ja 5 Stück. Die finde ich alle durchgehend genial. Den, der 2001 rauskam, der ist Vollschrott. Und das war der mit Mark Wahlberg. Ja, genau. Der hat auch von der Story und vom Konzept irgendwie nicht wirklich reingepasst, fand ich. Der war auch von, ich glaube, von Tim Burton oder sowas. Und jetzt der neue, der passt wieder rein. Da denkst du dir, die Leute haben sich Gedanken gemacht und haben sich die alten Filme, deren Story sie weiterführen oder Vorgeschichte dazu schreiben, auch mal angeguckt, was auch nicht alltäglich ist. Und das Ding ist einfach nur ein Meisterwerk. Also wer die alten Planet der Affen-Filme irgendwie cool fand, schaut euch den neuen an. Wow, also ich finde es interessant, dass du das sagst, weil ich meine, ich habe den Trailer gesehen, ich fand den Trailer extrem spannend, fand die Affen so ein bisschen zu digital, also ich fand, man sah, dass die unecht sind, aber ich habe so irgendwie das Gefühl gehabt, es ist ein Actionfilm und dann habe ich die Bewertung gesehen auf IMDb, da surfe ich ganz gerne mal vorbei und gucke mir so die Bewertung an und habe gesehen, der hat 8 Punkte oder sowas von 10, ja, was für so ein Film, also ich dachte mir, wow, für so einen Film so viele Punkte. Interessant, dass du das jetzt sagst. Er scheint ja wirklich richtiger Kracher zu sein. Also, wie gesagt, er macht halt die Geschichte nahtlos weiter, die damals die 5 Alten irgendwie schon richtig gut rübergebracht haben. Und das ist halt einfach mehr als, ich weiß nicht, bei vielen Leuten, wenn du sagst Planet der Affen, weil die alte Reihe gehört halt echt so zu den Lieblingen, die ich habe. Jedes Mal, wenn ich sage, ich finde die cool, ernte ich da irgendwie immer nur den Kopf schütteln, weil ich weiß nicht, als ich ein Kind war, liefen die so zur Osterzeit irgendwie auf RTL, auch noch im Mittagsprogramm und da hat jeder nur irgendwie komisch Science-Fiction 60er Affenmenschen im Kopf. Aber ja, wie gesagt, so die ganze Story, die dahinter hängt mit wir machen die Affen klug und die Affen lehnen sich gegen die Menschheit auf und hier und da, das ist schon alles richtig cool. Und ja, das wird im ersten halt einfach, oder jetzt in dem neuen, der irgendwie der erste zu sein scheint, ja, richtig cool rübergebracht. Ja, gut. Ich werde ihn mir anschauen. Also, ich glaube, ich schaue mir die ersten, diese 5 alten auch nochmal an. Ich habe die auch als Kind irgendwann gesehen und fand die sehr beeindruckend. Ich kann mich zwar nichts mehr erinnern, außer an so Wüstenlandschaften und diesen Typen, der so ein langhaariger Typ war, also der durch die Gegend gelaufen ist. Ja, und wahrscheinlich noch diese Höhlenröhrensysteme, oder? Ja, nee, das schon gar nicht mehr. Ja. Also nur über diese weiten Wüstenlandschaften und diesen Typ, der da rumläuft und dann irgendwie so ein paar Affen. Aber das war's dann auch. Ich weiß nur, dass mich als Kind das ziemlich beeindruckt hat, was da so passiert ist. Ne? Ja, also mach's. Du wirst es nicht bereuen. Den von 2001, wie gesagt, den fand ich ein bisschen Schrott, aber da hatte ich genau das gleiche Problem, wie du jetzt bei dem gesagt hast. Da waren die Affen zu digital und bei dem neuen, da vergisst du das einfach, weil der fängt irgendwie mit dem Affen an, wo der jung ist und der wird dann halt älter über die Zeit und da ist es klar, dass du dann keinen Affen mehr nehmen kannst, der aussieht wie ein richtiger Affe, sondern du brauchst halt diese Affen-Menschen-Kombination und da. Aber sie haben es gut gemacht. Sie haben es echt gut gemacht. Ja, glaube ich. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass die Affen in dem 2001er Film sogar irgendwie Puppen gewesen sind. Also gar nicht digital, aber ich mag mich da täuschen. Ich glaube, die waren auch schon digital. Also bei den Alten waren es auf jeden Fall Masken. Das weiß ich noch. Und bei dem Neuen, ich glaube auch, dass es digital war. Ich denke, für Masken war es. Ich weiß es nicht. Ich müsste mir den nochmal angucken. Ich will mir eigentlich gar nicht angucken. Guck ich mir den neuen nochmal an. Ja. Guckst du dir halt die Trivia auf IMDb an, da steht es bestimmt drin. Ja, Planet der Affen-Experte. Ja, hast du noch irgendwie einen Filmtipp? Boah. Also eigentlich gucke ich relativ viele Filme zusammen mit meiner Freundin, aber ehrlich gesagt. Boah, weiß ich gar nicht. Das letzte, was ich gesehen habe, war Jackass 3D. Jetzt am Wochenende geschaut. Der war lustig. Ja, den habe ich aber auch gesehen. Da gibt es, glaube ich, noch ein Outtake auf YouTube. Da gibt es doch diese Szene, wo sie das Toy-Toy-Häuschen in so eine Slingshot-Schleuder einspannen und dann irgendwie hoch in die Luft katapultieren. Und da gibt es bei YouTube irgendwie ein Outtake, wo sie Britney Spears da reingesetzt haben. Ah, das habe ich auch mal gesehen, ja. Ich weiß nicht, ob es irgendwie zusammengeschnitten ist oder nicht, oder ob es im Film irgendwie, also im Film ist es nicht drin, aber keine Ahnung, das fand ich auch nochmal sehr lustig. Aber Britney Spears erleidet in dem Outtake nicht dasselbe, was Steve O da erleidet, oder? Ich glaube nicht. Das ist ja schon ekelhaft, sind wir mal ehrlich, ja. Ja, aber ich weiß nicht, Jackass hat schon irgendwie einen Teil Fernsehkultur geschrieben, oder? Also ich weiß nicht, wie es in Amiland war, aber hier in Deutschland war es damals schon grenzbrechend. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch so die Zeit gewesen, wo wir uns kennengelernt haben damals, als es aufkam. Ja, ja. Ich weiß noch, wie ich mit Kumpels damals während der Studienzeit mich abends getroffen habe und wir haben die neuesten Jackass-Folgen aus Amerika geschaut, eine Flasche Bier auf die Couch gesetzt, abgeschlossen, dass da bloß keiner reinguckt, der, was wir da tun. Und dann haben wir Jackass geschaut und haben uns köstlich amüsiert. Also das war gut, es hat Spaß gemacht. Ja, als ich berufsmäßig mal eine Zeit lang, oder was heißt eine Zeit lang, wir für geschäftliche Aktivitäten mal irgendwie 2 Wochen in Schweden war, kam da, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Schweden sind, ich weiß es nicht, ein Spin-off von Jackass, das nannte sich irgendwie Dirty Sanchez und das war auch so eine Crew, die halt so Jackass-Geschichten gemacht haben, aber irgendwie nochmal eine Spur härter. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht erzählen, wen es interessiert, googelt es euch einfach. Dirty Sanchez und ja, vielleicht findet er auch noch was anderes. Habe ich noch nie von gehört, kann ich nichts zu sagen. Ja, vielleicht schicke ich Ärger. Ich stelle einfach nochmal einen Link dazu, weil das Googlen nach dem Begriff könnte sich auch als gefährlich erweisen. Ja. Ich versuche jetzt gerade einen Filmtipp rauszufinden, weil was ich auch gerne mache ist, ich rate die Dinger selber auf IMDb. Und hervorragender Film in letzter Zeit, Zombieland, kann ich auch nur empfehlen. Hast du den gesehen? Ich habe ihn gesehen, aber ich habe ihn im Hintergrund laufen gelassen. Das war die Zeit, wo ich mein Handy neu hatte, da habe ich da ein bisschen rumgespielt. Ich weiß, dass ich ihn hier habe und er ist auch schon im, ich habe ihn gesehen Ordner, aber er ist nicht im, ich habe ihn gesehen und habe ihn bewusst wahrgenommen Ordner. Okay. Das heißt, ich könnte mir nochmal angucken, wenn du ihn empfiehlst. Ja, ist grandios, also extrem lustig. Muss man natürlich wieder mögen, aber der ist schon extrem lustig. Ja, ich überlege. Was ist das für ein Handy geholt? Hast du ein Smartphone bestimmt, ne? Ja, so ein Desire HD, HTC, Android. Ja. Bla. Ich überlege gerade, irgendwie, ich hatte noch ein Thema im Kopf, Film. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas wollte ich noch loswerden zwischen Planet der Affen und der anderen Geschichte. Ich könnte zum Beispiel noch loswerden, dass ich Tron ziemlich schlecht fand. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Den habe ich hier. Bin noch nicht richtig rangekommen. Habe irgendwie mal ein paar Minuten geguckt, aber ja. Ja, also ich persönlich fand den viel zu langweilig. Der ist optisch und also audiovisuell ist das natürlich super toll alles. Aber es ist einfach unglaublich öde. Ne? Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Da gibt es ja auch einen alten, oder? Richtig. Was hältst du von dem? Den fand ich seinerzeit gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Gefallen gewesen wäre oder nicht, ihn nochmal zu schauen. Ich habe es nicht getan, weil gerade bei Filmen, die auf Effekten beruhen, bei Dingen, die man also in guter Erinnerung hat, weil man sie als Kind ganz toll fand, wenn man solche Dinge nochmal schaut in der heutigen Zeit mit so einer Erwachsenenbrille, dann verlieren die oft an Magie und die Magie will ich mir bei einigen Dingen doch irgendwie im Herzen erhalten. Das habe ich schon oft gemacht, alte Serien, die ich toll fand, nochmal zu schauen und mir gedacht habe, oh mein Gott, das fandest du wirklich mal gut. Das habe ich dann irgendwann sein lassen, weil es ist viel schöner, die Erinnerung, wie es damals war, zu behalten und sich da drüber zu unterhalten und eben dieses Gefühl in sich zu behalten, ne, nicht kaputt zu machen. Was sagst du denn dann zu dem A-Team-Film? Den habe ich mir nicht angeschaut und das werde ich auch nicht. Den hast du dir nicht angeschaut? Nein. Also ich muss ja auch sagen, ich bin A-Team-Fan. Ich habe, glaube ich, die ganzen 4 Staffeln hier irgendwo auch noch rumfliegen. Trotzdem würde ich dir eine Filmempfehlung aussprechen. Ernsthaft? Ja, also du darfst halt nicht erwarten, dass du das bekommst, was du damals in der Serie hattest, aber wenn du einfach nur einen coolen Actionfilm gucken willst, guck A-Team, der geht ab. Das kann ich mir vorstellen, aber du, ich habe den Trailer gesehen und ich kann mich, weißt du, ich diese Charaktere von damals, ich habe die geliebt, ja, ich habe jeden Sonntag habe ich A-Team geschaut und das geht nicht, ja. Die haben die Charaktere so ausgetauscht, dass ich kann das für mich so nicht irgendwie akzeptieren. Und wenn die dann anfangen, was war das im Trailer? Da sind die in einen Panzer gestiegen, aus dem Flugzeug gefallen und sind dann mit dem Panzer runtergefallen, durch die Luft geflogen, haben rausgeschossen. Irgendwie. Ich mir, hey, sorry, das ist kein A-Team. Ja, er hat aber durchaus auch A-Team-Elemente drin. Also, ja, es ist klar, dass es irgendwie alles nochmal hochgerissen ist, weil es jetzt irgendwie 30 Jahre später ist und du mit einem Auto, was sich irgendwie auf der Straße mit durchdrehenden Reifen nach Verfolgungsjagd hingibt, keinen mehr vom Sofa hervorlocken kannst. Deswegen musst du da wahrscheinlich irgendwie nochmal einen Panzer aus dem Flugzeug rauswerfen. Aber ja, es kommt ein bisschen auf den Anspruch an. Also wenn du dir jetzt sagst, gut, ich lasse die Serie sein und guck mir halt einfach so ein bisschen A-Team-Story mit anderen Leuten und zur Unterhaltung an, geht ja schon. Ach, ja, vielleicht irgendwann mal, aber ich glaube eher nicht. Na gut, aber ich weiß, was ich vorhin auf jeden Fall noch sagen wollte. Das war nach der Jackass-Geschichte, der Ryan Dunn ist tot. Richtig. Das weißt du gut. Das habe ich mitgekriegt, ja. Der ist wohl irgendwie mit 200 Sachen mit seinem Sportwagen irgendwo dran gefahren und hat noch jemanden mit in den Tod gerissen, von dem ich aber gar nicht weiß, wer es ist. Das habe ich nicht mitgekriegt, aber das fand ich dann auch wieder schade, weil, ja, man merkt dann schon, dass sich über die Jahre, wenn man sowas immer wieder mal guckt, da hat man schon irgendwie, nicht eine Beziehung, aber dann da findet man das schon schade. Irgendwie. Ja, so nach dem Motto, das war ein cooler Typ. Ja, es war ein cooler Typ. Ich meine, und der war Teil dieser ganzen Jackass-Familie und gehörte da auch irgendwie rein. Weiß nicht, also, ja, schade ist das. Was ich halt. Ich musste bei dem Film lachen. Also, ich habe den mit einem Kumpel, der auch damals bei den Jackass-Folgen dabei war, von denen ich gerade berichtet hatte, geschaut. Und wir mussten lachen, als wir die Verbindung gezogen haben, quasi von dem Film, von dem neuen, wo er ja noch mitgespielt hat. Und von den Aussagen, die so nach seinem Tod zu sehen waren, von Ben Margera, der wirklich heulend vor der Kamera war und meinte, oh my God, he was such a talented guy. Und dann siehst du ihn im Film und hast dann dieses talented guy im Kopf und du siehst eigentlich nur, wie er seine Arschbehaarung sich auslässt. Und denkst dir, alles klar, ja, wow, der ist wirklich talentiert, der hat Arschbehaarung und lässt sich ausreißen. Ja, auf die Idee musst du erstmal kommen, ne? Das ist halt der, wie sagt man, der schmale Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Ja. Weiß nicht, aber ich weiß ja nicht, was er sonst noch so gemacht hat. Wahrscheinlich war er wirklich talentiert. Ne? Also. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, die haben ja hauptsächlich irgendwie, die hatten ja am Ende schon dick Kohle, ne? Wenn du dir jetzt so die allerersten, das kam ja vor den eigentlichen Jackass-Folgen, gab es ja von den ganzen Crews dann noch so Home-Videos, wie das alles losging. Und ja, da hast du ja schon gesehen, dass es irgendwie ein paar 16-jährige Kiddies waren. Und nach der ganzen Jackass-Geschichte gab es ja da auch noch das ein oder andere Spin-off. Und wenn du gesehen hast, dass die dann irgendwie einen dicken Hammer am Start haben oder hier, ich weiß gar nicht, was es alles für Karren waren, ja, ist schon was passiert, ne? Ja, auf jeden Fall. Er ist ja nicht umsonst mit einem ziemlich teuren Sportwagen irgendwo gegengefahren, ja? Also, ich meine, den hat er ja auch irgendwo her gehabt. Ja. Yeah. Ja, ja. Ah, ich scroll gerade durch meine Liste und ich sehe so viele gute Filme, die ich irgendwann mal geschaut habe. Das ist fantastisch. Ich schon wieder Lust, Filme zu gucken. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt kann ich nur empfehlen. Oh, mit dem konnte ich ja gar nichts anfangen. Den fand meine Frau irgendwie gut. Ja. Obwohl sie eigentlich mit dem Genre auch nichts zu tun hat. Ja. Weil das ist ja so ein Zwischending, so Fantasy-Comic, Hack and Slay. Ja, ja. Wie so ein Computerspiel. Ja, ja. Für mich ging der gar nicht. Irgendwie ist der Film so die Verfilmung von Guitar Hero, ja, so in der Art. Von Guitar Hero habe ich auch noch keinen Berührungspunkt gehabt. Okay. Das ist so Plastikgitarre mit der PlayStation connected, oder? Ja, genau. Also du hast eine Plastikgitarre, da sind, da wo du normalerweise mit deiner linken Hand die Saiten bedienst, um Töne zu greifen, hast du da so ein paar bunte Tasten. Und du musst halt, dann läuft auf dem Bildschirm so ein Lied ab und du musst dann quasi immer die Noten greifen und siehst dann, welche Farben du drücken musst. Du musst das immer dann machen, wenn diese Farben direkt auf einer Linie sind jeweils. Und das ist ganz cool, das macht Spaß. Hat aber mit wirklichem Gitarrespielen auch nur ansatzweise was zu tun. Ach naja, ich meine, es ist ganz gut nachempfunden, so dass es eigentlich jeder lernen kann. Und es ist halt von einfach bis schwer. Wenn du es wirklich schwer auf schweren Modus spielst, ist das echt herausfordernd. Ja? Das ist nicht einfach. Ist PlayStation oder Xbox? Ich glaube beides. Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Ich meine, es wäre PlayStation. Also ich hab selber keine Playstation. Ich habe es nur mal irgendwo gespielt, aber ob das jetzt eine Playstation oder eine Xbox war, ich bin kein Konsolenmensch, muss ich ehrlich sagen. Zocker am PC? Nicht mehr. Damals exzessiv, mittlerweile echt gar nicht mehr. Obwohl ich mir neulich mal Duke Nukem Forever angeschaut habe. Hast du es dir angeschaut? Ja, das wurde ja damals schon announced, ne? Wir haben ja jeden Tag aufs Release gewartet. Ja, ja. Ich glaube, 13 Jahre oder so war das in der Entwicklung, ne? 13 Jahre angekündigt und jetzt haben sie es letztens rausgebracht. Und hey, natürlich ist die Grafik nicht die beste, aber es macht echt Spaß. Die haben das echt gut umgesetzt. Ne? Ja, ich konnte mit Shootern nie wirklich was anfangen. Ich überlege gerade, welche Shooter ich so gespielt habe. Unreal Tournament habe ich mal ein bisschen gespielt. Mhm. Und ich glaube, das war es schon. Und dann nach ganz, ganz langer Abstinenz kam Doom 3 damals raus. Ja. Da habe ich mir gedacht, oh, das musst du mal probieren. Und dann bin ich da rumgelaufen und da kam der erste Zombie, der hat mich irgendwie getötet und dann fand ich das auch doof. Ich weiß nicht, das war so die Zeit, wo ich im Flugsimulator ein bisschen aktiver war und da waren mir diese ganzen Spiele mit erschieß mal jemanden ein bisschen zu hektisch. Da fand ich das dann so mit Autopilot, Verkehrsmaschinen fliegen, so dass man nebenbei noch gepflegt eine Zigarette rauchen kann, doch durchaus ansprechender. Bist du auch einer von denen, die dann von Frankfurt nach New York geflogen sind, 2 Minuten Autopilot, also gestartet Autopilot und dann 8 Stunden vorm Rechner gesessen, nichts gemacht, Monitor geschaut und dann wieder gelandet? Nee, das nicht, aber ich hatte durchaus mal so eine Freak-Phase, wo ich so Flugsimulator online geflogen bin. Da hast du dann über Teamspeak, bist du noch connected mit so richtigen Lotsen und da musst du so richtigen Flugfunk betreiben, die sehen dich auf dem Radar. Und dann hast du halt diese ganzen Prozeduren wie den Flugplan erstellen und aufgeben und Freigaben holen und fahr mal zur Startbahn und starte mal und flieg dann einen eigenen einzelnen kurzen Flug. Da habe ich irgendwie immer so Kurzstrecken gemacht, so München-Nürnberg oder Nürnberg-Hamburg oder Frankfurt-Hamburg. Und da warst du halt trotzdem 4 Stunden mit dem ganzen Kram beschäftigt, ne? Ja, klar. Aber das war auch durchaus spaßig. Ja. Ich konnte damit, also ich fand die Grafik immer ganz interessant, aber das Spiel selber, weiß nicht. Ich habe dann immer diese Arcade-Modi genommen, weißt du, wo du dann anklickst und irgendwie direkt in so einem Szenario drin bist, in der Stadt anschaust. Dann bin ich da wieder raus, aber es hat, also ich, war nichts für mich. Wo du gerade München gesagt hast, jetzt spielt ja gerade Bayern gegen Zürich. Bist du Fußballfan? Oh nee, gar nicht. Bitte? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Fußball kann ich gar nichts mit anfangen. Ja. Nicht mal WM? Nicht mal WM, das hindert mich jetzt nicht drüber zu reden, aber ich kann halt irgendwie, außer ein Tor besteht aus einem Netz, nicht viel beitragen. Okay, das ist wenig. Ja, also so Spieleranzahl und sowas würde ich auch noch hinkriegen, aber dann hört es auch schon auf. Okay, ja, muss ja nicht. Nee, muss ja nicht, ne? Also generell Sport angucken, ich weiß nicht. Das Einzige, was ich mir im Fernsehen mal angucken kann, ist Snooker. Was? Snooker? Snooker. Erklär mir mal die Regel. Du musst immer einen roten und dann irgendeinen farbigen reinhauen, ne? Genau, du musst eine rote Kugel einlochen und kannst danach eine farbige Kugel einlochen. Die roten bringen jeder einen Punkt und die farbigen bringen dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Je nach Farbe. Mhm. Die schwarze ist halt die höchstwertige und dann kommt die pinke und so weiter geht's halt durch, ne? Und da versuchst du halt durch Kombinationen halt möglichst viele Punkte zu machen. Also ideal lochst du halt eine rote ein, dann die schwarze, dann eine rote, dann die schwarze. Die farbigen, also die nicht roten, werden immer wieder auf den Tisch rausgelegt, solange noch rote Bälle im Spiel sind. Mhm. Und wenn halt alle roten weg sind, müssen die farbigen dann noch in der Reihenfolge ihrer Wertigkeit eingelocht werden. Okay. Und immer wenn du es verhaust, kommt der nächste dran? Genau, immer wenn du es verhaust, kommt der nächste dran. Und das Beeindruckendste ist irgendwie das erste Mal selbst an so einem Snookertisch zu stehen. Weil so ein Billardtisch, den kennst du halt. Und wenn du so zwei Billardtische mit der Längsseite aneinander stellst, bist du immer noch deutlich unter einem Snookertisch. Ja, stimmt. Die sehen im Fernsehen auch größer aus. Ja, ja. Die sehen im Fernsehen schon groß aus. Und wenn du wirklich das erste Mal dran stehst, also ich war mit einem Kumpel mal Snooker spielen, auch schon Jahre her. Wir standen so an diesem Tisch und hatten da so als erstes, der erste Eindruck war so nur Und wir haben wirklich 10 Minuten gebraucht, bis der erste von uns auch nur eine rote eingelocht hat. Weil die Kugeln sind kleiner als beim Billard, die Taschen sind kleiner als beim Billard und die Taschen sind noch abgerundet an den Ecken. Also abgerundet an den Ecken. Die haben keine Ecken, sondern sie sind halt abgerundet. So, dass du halt wirklich präzise spielen musst, ansonsten doppt die Kugel immer wieder aus der Tasche raus. Ja. Und wie ist die Reihenfolge von den bunten Kugeln? Schwarz? Schwarz ist die größte. Also es ist egal, es kommt ja erst am Ende vom Spiel zum Zuge. Also während des Spiels ist es egal, von den Regeln her, vom Punktesystem ist es halt nicht egal. Also von daher versuchst du immer die schwarze einzulochen. Ich weiß nicht genau auswendig, wie die Regelung ist. Die oben bei der weißen am Abschlagspunkt sind, das ist glaube ich gelb, grün und blau müsste das sein. Ne, blau ist schon, doch blau müsste das sein. Ne, braun, gelb, grün und braun. Die sind da oben, das sind die drei kleinsten und dann gibt es die auf der Mittellinie liegen, das ist dann blau und pink. Die gehen dann höher und die schwarze ist die allerhöchste. Okay. Also es ist auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Ja. Also ehrlich, es ist jetzt das erste Mal, dass ich die Regeln irgendwie mal höre. Ich schalte immer durch, wenn das auf Eurosport läuft. Dann gucke ich da immer und versuche da irgendwas rauszufinden, aber halt auch nicht länger als eine Minute durch. Und dann war es das auch schon wieder. Ja, das Lustige ist, wenn du irgendwie mal in so einen Laden gehst und tust dir so einen Snookertisch mieten und spielst mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Snooker und tust direkt im Anschluss danach dir einen Billardtisch holen. Dann denkst du nur so, haha, was ist denn das hier? Das ist ungefähr wie zuerst mit Lego-Technik spielen und danach so Duplo-Steine in die Hand zu bekommen. Schöner Vergleich. Ja, ja. So, jetzt führen die Bayern auch schon 1-0 und ich verpasse es. Ne? Link, nehme ich dir jetzt hier essentielle Fußballzeit weg? Ja, ist ja nicht so. Also bist du so ein richtig Fußballverrückter oder nur so, oh, ich guck mal und wenn jetzt einer gewinnt, ist auch gut. Also dazwischen würde ich sagen, ich bin nicht komplett verrückt. Danach bin aber schon jemand, der sich dafür interessiert. Und ich finde es cool, wenn jetzt die Bayern gegen Zürich gewinnen, aber nicht, weil ich Bayern-Fan bin, also bei Gott nicht. Sondern eigentlich Eintracht Frankfurt-Fan. Aber ja, ich interessiere mich schon für Fußball, also das kann man schon sagen. Aber ich habe ja einen Ticker, ich muss es jetzt nicht sehen. Ja, Fußball, ich überlege gerade, was ich zum Fußball beitragen kann. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es bei der WM 2006 einen Livestream auf eine Putti-Konsole gab. Da haben sich irgendwelche Freaks hingesetzt und haben halt das Fernsehbild umgerechnet in 80x80 Zeichen ASCII-Charakter-Satz und du konntest dich per SSH auf dem Terminal einloggen und hast dann halt im Fullscreen in ASCII-Code das Spiel gesehen, auch mit einem Ticker oben drüber. Das war sehr, sehr geil. War der Ticker dann notwendig, weil du nichts erkannt hast oder hast du wirklich was sehen können? Wenn du weit genug vom Monitor weggegangen bist, hast du wirklich was erkennen können. Nicht schlecht. Nee, Fußball, da gibt es eigentlich auch nicht so viel Interessantes zu erzählen, was man einfach mal so jetzt irgendwie reinschmeißen konnte. Was ich mir super lustig fand, war letzte Woche, dass sich wohl herausgestellt hat, dass die TSG Hoffenheim in der gegnerischen Fankurve irgendein Device installiert hatte, das immer, wenn die Fans laute Schmährufe von sich gaben, ein wildes Störgeräusch in den Block geschleudert hat, sodass die Fans quasi beschallt wurden mit diesem merkwürdigen Geräusch und du diese Schmähgesänge nicht mehr gehört hast. Und alle hatten das dementiert und irgendwie hat sich rausgestellt, dass das ein Einzelner gemacht haben soll, der das unten im Eingang zum Stadion quasi am Ende dieser gegnerischen Fankurve installiert haben soll, ohne dass irgendjemand anders was davon gewusst hat. Da musste ich doch sehr schmunzeln. Ne? Also das nimmt ja Formen an teilweise. Ja, es hat ein bisschen was von diesem Vuvuzela-Audio-Filter, den die da auch installiert hatten, damit die Spiele im Fernsehen ohne dieses Getröte übertragen konnten. Ne? Okay, weiß ich gar nicht. Haben die das gemacht? Ich glaube, da irgendwie was mitbekommen zu haben, weil diese Dinger waren jetzt, was waren das? War die letzte WM, oder? Wo die Dinger so in waren? Ja, genau, die Vuvuzela. Genau, die irgendwie in Afrika war, wo die Teile herkommen, ne? Richtig. Ja, genau. Und scheinbar war das so, dass die Dinger in den Stadien so vertreten waren und alle Leute so angepisst waren, dass du bei den Übertragungen von den Spielen halt die ganze Zeit im Hintergrund nur so ein pulsierendes Wespennest so hattest, dass sich irgendwelche Leute hingesetzt. Und dieses sieht hier übrigens im Wave-Recording-Ding auch sehr interessant aus. Dass sich irgendwelche Leute hingesetzt haben und geguckt haben, auf welchen Frequenzen diese Dinger tröten und einen Filter gemacht haben, sodass du bei den Übertragungen von den Spielen im Fernsehen haben sie diesen Filter drüber geschaltet, okay. Dass du halt diese Fangesänge und den ganzen anderen Kram wieder gehört hast. Ja, stimmt, ja. Das war am Anfang noch ziemlich störend und irgendwann haben sie das leiser gedreht, ja. Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Ist ja eigentlich auch gar nicht so schwer. Ich meine, die Dinger blasen ja meistens einen Ton. Und da kann man die Frequenz schon rausfiltern. Alles, was halt dummerweise auf der Frequenz liegt, fliegt auch raus, aber das ist dann hoffentlich nicht der Moderator. Es sei denn, er quatscht blödes Zeug. Dann sollten sie einen Moderatorfilter einsetzen. Nein. Moderatorfilter? Ja. Ich bin ja, also eine meiner Top-Ideen, finde ich, ist ja, dass hier die Jungs von Sky sich bei jedem Spiel, bei jedem Heimspiel einer Mannschaft vor das Stadion stellen sollten und zwei Leuten per Gewinnspiel quasi so eine VIP-Lounge gewinnen lassen können, in der sie dann beide aus der Heimmannschaftssicht moderieren. Also wirklich so Hardcore-Fans. Ja, dass du kannst ja bei Sky das Spiel gucken, du kannst dann irgendwie den Tonspur aus einem Stadion im Fernseher holen, du kannst dir die Tonspur mit dem Moderator holen und ich glaube, das war es wahrscheinlich schon an Tonspuren, dann noch so zwei Jungs der Heimmannschaft oder vielleicht sogar der Gästemannschaft in so eine Kabine setzt und die mal am besten noch in ihrem eigenen Dialekt moderieren lässt, das würde ich super lustig finden. Ja, das hätte auf jeden Fall was. Ja, so nie. Ja, es ist ja genau das, was wir vorhin bei den Podcasts auch wieder hatten, dass einfach für viele Leute so der professionell produzierte Mediencontent einfach nicht so packend ist, wie jetzt irgendwelchen Leuten zuzuhören, die es einfach so aus der Tasche machen. Ne? Und da hast du natürlich genau das Gleiche, wenn du irgendwie zwei Hardcore-Fans hinsetzt, die sich die ganze Zeit nur über ihre Mannschaft unterhalten. Es ist natürlich eine ganz andere emotionale Verbundenheit, wie wenn du da jetzt so irgendwie bezahlte Kommentatoren, die dann danach das Snookerspiel kommentieren, hinsetzt. Ne? Ja, das ist richtig. Da würde ich super finden. Da würde ich fast sogar selber überlegen, mir Sky zu abonnieren, weil also eigentlich finde ich das persönlich viel zu teuer. Aber mit solchen Gadgets da drin, das würde ich schon sehr lustig finden. Wenn irgendjemand Sky zuhört, macht das doch mal. Ja, genau. Holt dem Tom eine Lounge. Ja. Die Musik ist so entspannend im Hintergrund. Ja, und ich gucke gerade auf die Sendungsuhren. Wir haben fast eine komplette Stunde voll gekriegt. Das finde ich doch schon mal sehr geil. Ich hoffe, es ist auch interessant. Ja, wie gesagt, ich höre mir das irgendwann nochmal an und dafür haben wir es gemacht und wenn sich das sonst nochmal jemand anhört und das interessant findet, ist das ein Nebeneffekt. Ja. Jo, dann würde ich doch sagen, dann machen wir jetzt hier einfach mal so zumindest mit der Aufnahme Schluss und heben uns dann noch irgendwie was für das nächste Mal auf und genau, sorgen dafür, dass hier in Zukunft irgendwie massig Content auf dem Feed landet. Ja, sehr gerne. Jo. Bis dahin hören alle von Beirut The Riptide. Kann ich nur empfehlen. Genau, und ich gucke mir dann an, dass ich die Links nochmal irgendwie zusammenschreibe zum Shangdown und was wir sonst noch so hatten, genau zu deiner Seite. Und genau, dann schauen wir einfach mal, wann wir hier das nächste Mal wieder zu hören sind. Sehr gerne. Jo, dann würde ich sagen, wünsche ich hier einfach noch so einen schönen Abend in die Runde und habt euch wohl. Ja, tschüss auch von meiner Seite. Jo, dann fahre ich die Musik noch runter und drück dann auf Stopp.